Wie ist es möglich, dass die Erbsünde auf alle Menschen übergeht? Die Erbsünde geht auf alle Menschen über, weil Gott in Adam dem ganzen Menschengeschlecht die heiligmachende Gnade und die übrigen übernatürlichen Gaben unter der Bedingung verliehen hat, dass Adam nicht ungehorsam werde. Weil dieser aber in seiner Eigenschaft als Haupt und Vater des Menschengeschlechtes ungehorsam wurde, machte er die menschliche Natur aufrührerisch gegen Gott. Die Natur des Menschengeschlechtes geht deshalb in einen Zustand der Auflehnung gegen Gott, der göttlichen Gnade und der anderen Gaben beraubt, auf alle Nachkommen Adams über. Sehr gut, sehr kurz, relativ kurz hier zusammengefasst, eine sehr lange Antwort, aber so ist es eben. Ich muss durch den Kopf gehen lassen, immer wieder lesen und besser verstehen. Adam ist das Haupt des Menschengeschlechtes, der Vater des ganzen Menschengeschlechtes, unser aller Urahn, logischerweise, von Adam und Eva abstammen. Und als solche sind ihm die übernatürlichen, außernatürlichen Gaben, Gnaden verliehen worden. Die menschliche Natur ist in ihm aufrührerisch geworden gegen Gott und so hat er sie uns weiter vererbt, seinen Kindern, wo der eine den anderen erschlägt, der Kain den Abel, das ist unglaublich, unglaublich, in der zweiten Generation geht es los mit Mord und Totschlag und es hat seither nicht aufgehört auf der Erdoberfläche. Die Natur des Menschengeschlechtes geht deshalb in einen Zustand der Auflehnung gegen Gott über und als solche kommt sie auf uns, auf alle Nachkommen Adams, beraubt der göttlichen Gnade, der anderen Gaben, der übernatürlichen, außernatürlichen Gaben, die wir oben gesehen haben, Frage 57, und so erben wir die menschliche Natur.